Mann, der Sand kannst du nicht austoben. Ich bin auch kein Held, du brauchst nicht wegzulaufen, habe gar kein Geld, du kannst mich aufkaufen. Selbstlos, wer ist das denn heute noch? Wer ist das denn heute noch? Ich bin kein Versager, drum steh ich auch vor dir, du hörst auch keine Klage. Nicht mit mir. Ich kann auch nichts mehr sagen, drum erzähle mir von dir, werde nichts mehr wagen, drum wag du es mit mir. Selbstlos, wer ist das denn? Oh.